In 5000 Jahren. Future Fiction von Hans Kasper. Die 43 Minuten der Vernünftigen. Hier spricht der Officer. Ich begrüße Sie an Bord der Strahl 7. Wir fliegen mit Lichtdruckgeschwindigkeit zweiter Größe, Kurs Andromeda. Die Flugzeit würde 81 Minuten betragen. Sie beträgt aber nur 43 Minuten, 11,774 Sekunden, da Strahl 7 um 20.48 Uhr abbricht. Unsere Rakete wird um 20.48 Uhr explodieren. Die Zerstörungsintensität auf Material und Passagiere beträgt 3,2 Torr. Der Schmelzpunkt liegt außerhalb der Messgrenze Kal. Diese Werte sind verbindlich. Würden Sie jetzt bitte so freundlich sein, Ihre Gespräche einzustellen und Ihre Gedanken zu kontrollieren, dass Sie den gewohnten Summton hören. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Möchten Sie? Oh ja, danke sehr. Ich setze mich mal hier hin. Der Blick ist so hübsch. Ja, die Erde, wenn sie zurückbleibt. Hier spricht der Officer. Zeitansage, die 42. Minute bis zum Out. Ich sage ja auch nur, man muss im Großen und Ganzen denken. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Weißt du, wenn ich gewusst hätte, dass sie sich so freut? Was heißt, sie freut sich? Die ist exaltiert. Umso besser, sind wir allein. Eigentlich sehr angenehm, dass die Reise nicht so lange dauert. Och, ich bin gern unterwegs. Wissen Sie, Reisen gibt einem doch viel. Ich weiß irgendwie nicht, warum ich gefahren bin. Mir war so. Ihn auch? Plötzlich? Ja. Ich glaube, ich bin viel zu warm angezogen. Hier spricht der Officer. Die 41. Minute bis zum Out. Hallo, hallo, ici the world. Was ist das? Hallo, hallo, hier ist der Erde. Ein Spaßvogel. Na, das wird Nerven kosten. Er ist Passagier wie Sie. Wollen Sie ein Hörfoto hören? Planetbahn der Erde. Ganz schön Tempo. Achtung. Ende der Planetbahn. Bon? Von mir ein Hörfoto. Die 40. Minute bis zum Out. Schon? Ging schnell die 41. Minute, oder? Hörfoto! Ich meine, submaritim muss man sich ja auch erst einleben, nicht? Im Meer tritt man ja heutzutage aufeinander. Wenn ich einmal etwas sagen darf, ich möchte eigentlich nur klarstellen wollen, dass wir alle eigentlich keinerlei Grund sehen sollten. Grund haben, an dieser Situation etwas auszusetzen. An welcher Situation? Der Herr meint die Situation, nicht wahr? Unsere Situation. Was ist mit unserer Situation? Eben, es ist eine völlig normale Situation, über die man eigentlich gar nicht zu reden braucht. Die von uns allen eigentlich nichts anderes verlangt, als sich den gegebenen, der gegebenen... Situation? Ja, Situation zu stellen. Eine völlig normale Situation. Hier spricht der Officer. Die 39. Minute bis zum Out. Hier spricht der Officer. Strahl 7 hat soeben den Kamin passiert. Wir befinden uns im Raum. Würden Sie so freundlich sein, jetzt Ihren Stoffwechsel umzustellen und etwas zu sich zu nehmen? Der Regenerator ist links vor Ihnen. Würde ich Ihnen Pudding geben? Ich habe ihn. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre Nervensubstanz sich schneller als sonst verbraucht und durch Nahrungsaufnahme ersetzt werden muss. Erfahrungsgemäß stellen Nullflüge, also Flüge ohne Ankunft, an die Psyche der Passagiere doch höhere Anforderungen. Ich danke Ihnen. Ja, jetzt natürlich. Eine Zeitansage. Die 38. Minute bis zum Out. Kleine Korrektur zu vorhin. Unsere Situation ist nicht normal. Gewiss, so kann man es auch sagen. Ich wollte ja nur sagen... Es ist eine Ausnahmesituation. Nicht wahr? Es ist die Ausnahme von der Regel. Eben. Denn Strahl 7 ist ja im Allgemeinen ausgezeichnet. African Rapid. Wenn die Afrikaner was können, dann Raketen bauen. Unfallquote 0,03. Bedenken Sie mal, nur 0,03. Minimal. 0,03 Ausnahme. Um 99,07 Regel zu garantieren. Das haben Sie großartig formuliert. Ich habe es statistisch formuliert. Unsere Verantwortlichkeit gegenüber dem Ganzen kann und darf nicht... Sagen wir so, das Gesetz der Serie funktioniert nicht ohne Ausfall. Bravo. Wir haben die Pflicht... Sagen wir, wir wissen Bescheid. Hier spricht der Officer. Die 37. Minute. Wir haben die Pflicht. Wir wissen Bescheid. Sagen die beiden Herren sehr schön. Hörfoto über die Pflicht, über Bescheid wissen... Ein Ameis, das ist ein Ameis. Geend. Arbeitend, weil Arbeiter. Schleppend, etwas schleppender, weil es schleppt. Wie viel wiegt so ein Tier? Ich weiß nicht. Die Pflicht für Ameis, das ist Schleppen. Dreimal Körpergewicht. Viermal Körpergewicht. Ich hab draufgetan, ein kleines Körbchen auf Rücken. Versuch. Fünfmal Körpergewicht. Ein Stein, 10-mal Körpergewicht. Die Pflicht. Bescheid wissen nützt nicht viel. Ein Ameis wäre das. Die 36. Minute bis zum Out. Er ist doch nicht so ein Spaßvogel. Mein Bewusstsein funktioniert und ich hab das gern. Nicht wahr? Alles andere würde mich nervös machen. Früher wussten die Leute aber nicht vorher, was mit ihnen geschah. Sie reden ja gerade so, als ob der Mensch eine Ameise wäre. Der Mensch ist keine Ameise. Nein? Na doch wohl etwas entwickelter. Es hat immer Ausfälle gegeben im Verkehr. Natürlich, das wusste man auch früher. Aber man wusste es nur prozentual. Dass es einen treffen könnte, selbst treffen könnte, da war Gott vor. Ein Trick. Ein freundlicher Trick. Heute ist das Risiko nicht mehr anonym. Die große Bewusstseinskampagne im dritten Jahrtausend von den Scientisten ausgelöst, hat uns alle verändert. Gnädig verändert? Jedenfalls können Sie ja wohl den Verkehr nicht abschaffen, weil Sie über Ihren Unfall vorher Bescheid wissen. Das menschliche Bewusstsein hat eben eine so hohe Stufe erklommen. Da ist was dran. Wir können nicht alles wissen wollen und das Ärgerliche dabei aussparen. Das ist die Quintessenz. Die 35. Minute bis zum Out. Die reden so viel. Sie sind vernünftig. Schenkst du mir einen Delfin? Ich schenke dir keinen Delfin. Es gibt jetzt welche mit Flügeln. Delfine mit Flügeln? Seitdem können sie ertrinken. Sie machen jetzt die ganzen Tiere neu, die ausgestorben sind. Aber ist immer was falsch dran. Andromeda wurde von einem Ungeheuer gefressen. Beinahe. Weil sie so schöne Haare hatte. Wenn Perseus nicht gekommen wäre. Wir denken aber auch ganz schön nach, wie? Hm? Über alles so. Hier spricht der Officer. Die 34. Minute bis zum Out. Was tun Sie beruflich, wenn man fragen darf? Ich komponiere. Was? Ich versuche mich am menschlichen Ohr. Ach so. Es taugt nichts. Also. Es hat noch nie was getaugt. Eine Fehlkonstruktion. Aber wenn es mal in Ordnung kommt, dann komponieren Sie. Es ist außerdem hässlich. Naja, wenn man es so ansieht. Sie komponieren dann gar nicht, oder vorläufig bis das Ohr... Ich würde komponieren, was ich komponiert habe, aber weil das Ohr nichts taugt, nie komponieren werde. Also, wie lange haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 33 Minuten, wenn wir nicht darüber nachdenken, dass wir noch 33 Minuten haben. Bei Ihnen muss man aufpassen. Was Sie sagen, ist nicht so einfach. Die 33. Minute bis zum Out. Wunderbar. Sehen Sie mal raus. Dieses absolute Schwarz. Draußen, ja. Wir sind schon wie eingehüllt. Duster, ja. Aber die Richtung stimmt trotzdem. Da kann ich Sie beruhigen. Ein höchst komfortabler Sarg, in den wir geschossen werden. Ich bitte Sie. Oh, es gibt viel scheußlichere Schlüsse. Ertrinken Sie zum Beispiel mal. Das ist ja auch verboten. Hier soll es ja eigentlich auch nicht sein, aber... Explosion zerstäubt ja sehr. Es ist alles durchdacht. Ich finde, wir sollten von was anderem reden. Ja, ich habe auch solche Kopfschmerzen. Haben Sie was dabei? Aber ja, bitte, hier. Ach, danke, Sie sind sehr lieb. Ich habe immer etwas dabei. Was mich am Tod interessiert, ist die Abwechslung. Verstehen Sie? Oh ja, das kommt von der Höflichkeit. Nie spricht man über das Alter. Und plötzlich hat man zu ausführlich gelebt. Ich verstehe Sie. Die 32. Minute. Hier spricht der Officer. Eine Korrekturansage. Strahl 7 hat soeben den Gravitationskrater des Mondes hinter sich gelassen. Wenn Sie den Verschärfer einstellen, können Sie trotz des Dunkels auf der uns zugewandten Seite des Trabanten die grün-braunen Flecke erkennen. Die Versuchsterritorien aus dem 3. Jahrtausend, als man die lunare Oberfläche produktiv machen wollte. Es wird gerade Sie heute besonders interessieren, dass diese Aktion vornehmlich deshalb abgebrochen wurde, weil es wiederholt zu antistatistischen Katastrophen kam. Katastrophen, die nicht wie der Ihnen bevorstehende Out kalkulierbar waren und sich der Vorhersage entzogen. Aber der Mensch hat inzwischen glücklicherweise gelernt, sich solcher Herrschaft des Zufalls zu entziehen, denn sie ist unwissenschaftlich. Hier spricht der Officer. Die 31. Minute bis zum Out. Ich bin sehr sensibel. Ich muss mich einfach öfters erholen als andere, wissen Sie. Ich bin so ein Typ. Irgendwie sensibel. Ich habe jetzt einen Begleiter. Der hat mir auch so dazu geraten, dass ich mich erholen soll. Er sagt immer, du bist irgendwie anders als andere. Feinfühliger, ja. Er hat mir direkt zu der Reise geraten. Er hat mich beinahe fortgeschickt. Weil ich bin sensibler. Ich muss mich einfach öfters erholen. Ich nutze mich irgendwie ab. Er hat gesagt, ganz egal, wohin du fährst, das tut dir gut. Und wenn du wiederkommst, hat er gesagt, dann bist du ein ganz anderer Mensch. Aber nun komme ich ja gar nicht wieder. Die 30. Minute bis zum Out. Ein Örfoto von ihm. Ach. Vom Begleiter. Was tut er, wenn Sie nicht kommen? Sie kennen ihn ja gar nicht. Was einer tut, ein Begleiter, wenn einer nicht wiederkommt. Eine Sensible. Die 29. Minute bis zum Weniger als eine halbe Stunde. Bitte verstehen Sie mich richtig, ich habe irgendwie das Bedürfnis für uns alle diese halbe Stunde. Letzte halbe Stunde. Ja, diese letzte halbe Stunde. Ja, lachen Sie nur, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer ich bin. Es wäre schön, wenn Sie es für sich behalten würden. Bitte? In dieser letzten halben Stunde. Was mich dazu drängt, ist ja nur vielleicht, dass man das Problem noch einmal diskutiert, mit dem wir es zu tun haben. Ich möchte N3 tiefer im Ton haben. N3? Eine Tulpe. Das ist eine Tulpe. Tulipa prestans. Ach, eine Blume. Das kann man ja nicht wissen. Sie können doch nicht die Poesie in die letzte halbe Stunde einbringen, wo dieser Herr hier die ganze Verantwortung fühlt. Ich züchte Blumen. Das ist ganz nüchtern. Um darauf zurückzukommen. Ich meine, wir sitzen doch alle in einem Boot. Finden Sie? Die 28. Minute bis zum Out. Ein bisschen pervers, oder? Wie dieser Mensch jede Minute klingelt. Aber erlauben Sie mal, sie ist Officer. Er hat eine sehr angenehme Stimme, finden Sie nicht? Ich reagiere nicht auf Uhrzeiger. Sexuell. Es ist eine Bestimmung, jede Minute bis zum Out anzusagen. Mich macht es nervös. Junger Mann, unsere Nerven sind ein Saiteninstrument, an dem die Umstände zupfen. Ob es ihn überhaupt gibt? Wen? Den Officer. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten, Passagier Sutledge? Oh, ich grüße Sie. Haben Sie gelbe Augen? Kann ich psychisch etwas für Sie tun, Passagier Sutledge? Oh, könnten Sie mir aber vielleicht... Ja, Passagier Rosa. Kann man Sie mal anfassen, Officer? Ich auch. Bedauere, ich bin auf Strahl. Ah, Sie brechen nachher mit ab. Die 27. Minute bis zum Out. Irrfoto von Saiteninstrument, das die Umstände zupfen. Nerven erwischt. Entschuldigen Sie, das muss sein. Hören Sie zu. Na? Still zupft, laut zupft. Man kann es ihnen nicht recht machen, unsere Nerven. Und jetzt wieder unser Nervensäger auf Strahl. Die 26. Minute bis zum Out. Hier spricht der Officer. Strahl 7, für kurze Zeit im Bahnbereich der Venus, wird die leicht reduzierte Geschwindigkeit jetzt wieder normalisieren. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese eingeplante Verlangsamung, auf den Tafeln vor Ihnen abzulesen, am vorgesehenen Explosionstermin der 43. Minute nichts ändern wird. Das Out hält sich präzise ein. Falls Sie die Beobachtung an sich selbst machen, dass Sie diese und andere Minuten als verschieden lang oder kurz empfinden, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Zeitgefühl durch angstneurotische Schwankungen zurzeit immer stärker beeinflusst wird und nicht mehr exakt funktioniert. Ich darf Ihnen die 25. Minute bis zum Out ansagen. Angstneurotische Schwankung. Herrschaften? Ich bin nicht Ihre Herrschaften. Aber ich spreche doch alle an. Da lassen Sie mich mal bitte auch aus. Aber als hochentwickelte Wesen sind wir doch... Zwangszivilisiert, ja. Programmiert auf die Idiotie der Regel. Der Ausnahme. Das ist dasselbe. Aber wir können doch unsere Gemeinschaft nicht bröckeln lassen. Also, ich bröckle sehr gern. Es hat so was angenehm Laszives. Ehrlich, ich bin auch für das Kollektive. Man ist ja Mensch. Aber Ihre Phrasen beginnen mir auch zu stinken. Das muss ich Ihnen mal sagen. Mir geht es schon viel besser. Entfernt süß, ja. Also wenn Sie darauf anspielen, ich stehe auf Strahl. Ist der nicht überhaupt eine Dame? Was ist denn hier los? Wo kommt ihr denn da hin? In keinem Falle an. Ich fürchte, meine Herren, der Knall wird sich mit unseren Problemen nicht beschäftigen. Wir zerfallen, meine Herrschaften. Die 24. Minute bis zum Out. Sie kriegen alle andere Augen, sieh mal. Sie regen sich auf, dass wir in die Luft fliegen. Wir fliegen in die Luft? Ja. Es ist wegen der Fahrpläne. Die Fahrpläne geraten durcheinander, wenn wir nicht in die Luft fliegen. Um Gottes Willen. Die Unfallstatistik muss stimmen. Zum Beispiel 3,7% Liebespaare. Das sind wir. Wenn Kathi mitgekommen wäre, hätten wir bestimmt erst morgen buchen können. Sie parkt zu lange. Ah, und sie hätte ein gutes Buch mitgenommen. Wir wären angekommen. Morgen passiert bestimmt nichts. Aber sie hätte in dem Buch nicht gelesen. Und die ganze Zeit erzählt. Die 23. Minute. Natürlich muss sie nachlassen, wenn sie jahrelang an derselben Stelle steht. Genauigkeit muss über das Jahr hin sein. Mit ein paar Einfällen ist da nichts. Worum handelt es sich? Worum es sich handelt? N3. Tulipa Prestans. Ach, um ihr Dings da. Tulipa Tarda, Tulipa Urumiensis, Silvestris, Turkestana geschenkt. Mit ein paar Narzissen in der Nähe, Traubenhyazinthen. Aber am Weinberg muss man sie herausnehmen, wenn die Blütengröße nachlässt. Sie sprechen von einer Blume. Um eines deutlich zu machen, das Leben ohne Tulipa Prestans ist ein Irrtum. Gut, wohl mehr eine persönliche Einstellung. Hat ja jeder von uns sein Hobby. Wir rasen dem Tod entgegen, Herr Schillung. Einem notwendigen Tod. Eine persönliche Einstellung? Ein Hobby! Bitte erregen Sie sich doch nicht so. Ich wollte das Scharlachrot ganz tief. Vielleicht wäre es im nächsten Frühjahr... Bitte vereinzeln Sie sich doch nicht so, meine Herrschaften. So kommen Farbe, wir doch nicht... Eine Farbe, die es nicht geben wird. Die 22. Minute bis zum Out. Hier spricht der Officer. Strahl 7 durchläuft eine nervöse Zone, beeinflusst vom Sonnenwind. Sein Protonenstrom zeigt die 30-fache Stärke gegenüber dem Normalzustand. Wir weisen Sie darauf hin, dass dieser Partikelstrom nicht nur den Strahl betrifft, sondern in starkem Maße auch den menschlichen Organismus mitnimmt. Ihre Gesundheit ist außerordentlich gefährdet. Pass bitte auf. Auf die Luft geht das gar nicht. Ich darf Ihnen die 21. Minute bis zum Out ansagen. Eine interessante Stimme. Wie? Ich sage, ich fange an, mich an Ihre Stimme zu gewöhnen. An den Officer? Die Stimme hat was vom Fallbeil. Im Vorher. Sie stimuliert mich. Ich finde seine Stimme ganz bezaubernd. Er ist eine Dame. Das Fallbeil ist sächlich. Ich finde seine Stimme ganz bezaubernd. Meine Damen. Von mir aus kann sie die Sekunden ansagen. Sie haben es gern so. Am Hals? Sehr gern. Kalt. Ich hab's gern kalt. Er ist so süß. Er ist eine Dame. Fragen Sie ihn doch. Das wäre schade. Sie. Sie sind doch sowieso nicht normal. Die 20. Minute. Nicht wahr? Das stimmt doch hier alles nicht. Das ist doch ein Spuk. Das ist doch nicht wahr. Ich habe einen Brief an meinen Enkel geschrieben. Er ist Ingenieur in Andromeda. Der Brief wird nicht ankommen. Er ist mein Enkel. Wozu schreiben Sie einen Brief, der nicht gelesen wird? Glauben Sie, dass es deshalb kein Brief ist? Bitte, meine Herrschaften, ich habe Andromeda gebucht. Niemand hat mir gesagt, dass wir nicht ankommen. Es ist trotzdem ein Flug. Meine Frau hat mir den Mantel mitgegeben, wenn es kalt ist. Sie hätte mir doch nicht den Mantel mitgegeben, wenn wir nicht ankämen. Eine gewisse Anzahl von Mänteln wird hergestellt, um nicht gänzlich abgetragen zu werden. Statistik. Sonst gäbe es keine Mäntel und die Leute würden frieren. Bin ich denn hier unter Verrückten? Unter Vernünftigen. Die 19. Minute bis zum Out. Finden Sie nicht auch, es sieht nach Auflösungserscheinungen aus? Ja, das Publikum geht mit. Das Publikum? Wenn die Leute merken, dass sie in einem Drama selbst mitspielen, wird der Beifall spärlicher. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe Ihr Bild nicht. Denken Sie sich mal ins Parkett. Wohin? 13. Reihe links. 13. Reihe? Sehen Sie mal, drüben. Die Lämpchen über den Notausgängen. Aus. Und rechts? Alles aus. Kein Ausgang. Ja, in der Loge gewöhnt ist. Wie? Prosceniumsloge, dicht an der Bühne. Das Spiel ist zu übersehen. Man gehört zur Direktion. Das Publikum ist Material. Was heißt das? Sie sitzen im Parkett. Sie bestimmen den Spielplan nicht mehr. Das ist eine ganz neue Situation. Was wollen Sie von mir? Hörfoto. 18. Minute bis zum Out. Wenn Sie einen Moment von derselben Abstand nehmen möchten, um unterhalten zu werden. Achtung. Vogel, zweites Jahrtausend. Ich habe Foto verwechselt. Auch schön? Die 17. Minute. Bis zum Out. Out. Out, out, out! Muss das immer zu sein? Out. Ich find's gut, out. Sie. So sagt er's überhaupt nicht. Er sagt out. Out. Out. Out. Ich fürchte, es ist dasselbe. Out. Man schiebt den Kiefer nach oben, stößt mit der Zunge an den vorderen Gaumen, gibt Luft. Das ist alles. Späßchen. Out! Out! Ihm steht's am besten weh. Out! Out! Out! Ein Staatsköter. Gebell eines Staatsköters. Unglaublich! Bei dem merke ich nichts. Es sind seine dritten Zähne. Wie soll er sie in ihr Fleisch schlagen? Die 16. Minute bis zum Out. Hier spricht der Officer. Strahl 7 hat soeben das Sonnensystem verlassen. Die interplanetarische Phase ist damit beendet. Die interstellare Phase unseres Fluges beginnt. Wir befinden uns jetzt im Bereich der nächsthöheren Einheit der Milchstraße, innerhalb derer wir bleiben werden. Für immer. Denn den nächstgelegenen Spiralnebel Andromeda, den Sie gebucht haben, erreichen wir ja bedauerlicherweise nicht, wie Sie wissen. Das ist aber dich. Das wissen Sie doch. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufhören. Das ist eine Information, die macht mich nervös. Die intergalaktische Phase fällt für Sie aus. Mein Gott, das ist das gar nicht zu Ich darf Ihnen die 15. Minute bis zum Out ansagen. Sehen Sie mal raus. Die Erde da unten. Ach ja, herrlich. Sie können die Erde von hier aus gar nicht sehen. Ein blauer Ball. Ich kann da gar nicht hinsehen. Ich möchte Sie scharlachrot. Scharlachrot. Auch hübsch. Ich möchte die ganze Erde mit Tulipa Prestans überziehen. Barockfarbe. Ein Barockmensch, oder? Aber es klappt nicht mehr. Man könnte natürlich auch Blut über die Erde gießen. Ist ein Einfall. Blut über die Erde? Aber es wird nicht reichen. Wir sind zu wenig, ja. Es gäbe noch Spritze. Aber wenn es genug wäre, von einem Teppich aus Tulipa Prestans nicht zu unterscheiden. Aus dieser Entfernung? Aus dieser Entfernung. Tja, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat. Ja, man muss Schönheitssinn haben. Ich hätte die Illusion. Verstehen Sie mich? Unsere Blumenfreunde. Die 14. Minute bis zum Out. Die Erde. So weit weg. Mein Gott, Fräulein Rosa. Glauben Sie denn an uns, geht alles spurlos vorüber? Glauben Sie, mir ist die Erde gleich? Ich bin immerhin Chef der mittleren Region. Gott sei Dank, wir wissen, wer er ist. Jawohl. Ich habe es zu etwas gebracht. Ich habe gearbeitet wie ein Tier. Und weinen Sie doch nicht so. Contenance. Wenn ich abtrete, ist ein... Ja. Eine Lücke, ja. Wer soll mich denn ersetzen, für mich denken, den Menschen helfen, den Menschen der mittleren Region? Glauben Sie mir, ich hänge verdammt an der mittleren Region, an meinen Leuten. Und ich werde verhindern, dass meine Sektion mit der südlichen Sektion zusammengeschmissen wird. Ich weiß, wer das will. Aber es geht um Kompetenzen. Wissen Sie, was Kompetenzen sind? Das ist mehr als Blut. Das ist Mike! Ein Anschlag? Attentat? Will man Sie vielleicht weghaben? Oh, meinen Sie, halten Sie das für möglich? Ein Unfall, statistisch getarnt. Ja, natürlich. Brennten. Heulen Sie doch hier nicht rum! Wer sind Sie denn schon? Die 13. Minute bis zum Out. Emmy, ich verstehe. Emmy, ich verstehe das alles nicht mehr. Ich scheiße auf den Staat. Ich scheiße auf alles. So gefallen Sie mir schon besser. Menschlich wie ein Bullterrier. Ich scheiße auch auf Sie. Mit Ihrer fabelhaften Ruhe. Was machen Sie denn überhaupt, wenn Sie nicht gerade abkratzen? Statistik. Was machen Sie? Ich bin Statistiker. Am Statistischen Zentralamt. Er wusste Bescheid. Au! Hier, das! Nehmen Sie das! Schau's doch zu, Mann! Schwein! Keinen Schritt näher! Aber, keinen aber. Schritt! Macht ihn out! Na los! Macht ihn out! Tritt ihn rein! Das, wenn dir deine Prozente zu Preis lag. Die Drecksau! Statistiker! Ein bisschen Blut ist schon da. Gott sei Dank sterben. Ich bin keine Tulpe, Freund. Sie Gärtner. Er ist wirklich zu hässlich, um ihn auszureißen. Die 12. Minute bis zum Out. Hier spricht der Officer. Strahl 7 befindet sich auf 123 Grad galaktischer Länge im Milchstraßensystem. Parallel zu uns sehen Sie rechter Hand die Dunkelwolken, stark vergrößert durch unsere Annäherung. Das von uns verlassene Sonnensystem ist unterhalb der Sichtbarkeitsgrenze. Seine Planeten kann man von hier etwa in der Größenordnung von Atomen definieren. Wir machen unsere Passagiere darauf aufmerksam, dass diese Relativierung aller Größenvorstellungen für das menschliche Bewusstsein, also auch das Ihre, angesichts der Ihnen bevorstehenden Tragödie einen gewissen Trostfaktor bedeuten kann. Man muss es nur durchdenken. Ich darf Ihnen die 11. Minute bis zum Out ansagen. Du, ich finde den Franzosen hübsch. Sieh mal. Ganz hübsch, ja. Nein, ich finde ihn sehr hübsch. Sieh doch mal hin. Was soll ich einen Franzosen angucken? Wie sie eben alle den Statistiker umbringen wollten. Da war er fabelhaft hübsch. Aha. Sie sahen alle gut aus. So engagiert. Aber er? Er stand völlig neben sich. Hast du das gesehen? Na. Entschuldigen Sie, aber er gefällt mir auch. Sie haben ganz recht. Nicht? Er erinnert mich an jemanden, mit dem ich mal befreundet war. Er stand auch immer neben sich. Ihn selbst habe ich eigentlich gar nicht gemocht. Er hatte einen Jagdunfall. Ich war direkt froh. Das verstehe ich. Verstehe ich gut. Hey, ich jage nicht. Du? Ach so, du. Ja. Die 10. Minute bis zum Out. Ich möchte eigentlich... Hallo. Hallo. Ich möchte überhaupt sehr gerne ein bisschen von mir erzählen. Sehr gern. Na, wenn es Sie interessiert. Von meinen Männern. Interessiert Sie das? Aber ja. Würde Sie das interessieren? Also, ich finde Männer wunderbar. Große Männer finde ich am schönsten. Es ist eigentlich die Hauptsache im Leben. Eine Frau muss eine Familie haben, damit nicht jeder merkt, dass ihr die Männer die Hauptsache sind. Kinder sind nur Abfall. Es ist alles Abfall von einer Sache. Das staunen Sie, was eine alte Frau von sich gibt, was? Aber ich sage Ihnen, es heißt, Männer können mehrere Frauen lieben. Ich sage Ihnen, eine Frau liebt nicht mehrere Männer, sie liebt keinen Mann. Sie liebt die Horde. Ja, ich bin eine alte Frau. Aber ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich finde die Horde wunderbar. Es ist nämlich nichts am Mann, am Einzelnen. Unsensitiver Dreck ist der Mann. Nur als Medizin zum Einnehmen. Es geht einem so gut danach. Die 9. Minute bis zum Out. Ein Erfurter vom Respekt vor Alter. Nötig. Die achte Minute bis zum Out. Hier spricht der Officer. Strahl 7 befindet sich, kosmisch definiert, nahe seinem Out. In diesem Zusammenhang dürfen wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass die Vernichtung von Strahl 7 einen zusätzlichen Sinn hat. Im Bestreben, mit immer mehr außerirdischen Zivilisationen Kontakte aufzunehmen, gibt es eine einleuchtende Methode. Eine zeitlich präzise abgestimmte Reihe künstlicher Explosionen im All, die intergalaktischen Empfängern durchaus brauchbare Hinweise auf den hohen Stand der irdischen Technologie vermittelt. Die Zerstörung von Strahl 7 ist somit, das mag Sie beruhigen, eine äußerst nützliche Information. Eine Information übrigens, die durch andere, als die Ausnahme bedingte, Vernichtungsphänomene niemals so präzise die Regel bestätigen und damit von fremden Kulturen ausgewertet werden könnte. Out ist nicht gleich out. Ich darf Ihnen die siebte Minute bis zum Out ansagen. Ich werde alle Energiewerke in die Luft jagen, dass unter Wasser wieder die Fische herrschen. Die mittlere Region wird siegen. Ich werde diesen südlichen Verbrechern die Sonne wegnehmen. Ich werde sie vereisen und ich werde sie als Hunde wieder auftauen. Herrschaft! Sieg! Sieg! Haben Sie sich schon mal mit einem Xylophon vergnügt? Ich schreibe Ihnen ein Konzert für Holztöne. Vier Sätze. Klopfen, spalten, treiben, ja, presto! Ich spiele selbst. Hören Sie? Merken Sie? Oh, ich werde ganz verrückt. Sie machen mich ja fast normal. Das will ich nicht. Ich habe es nicht für Sie geschrieben. Aus! Sehen Sie nicht so widerlich aus? Der Officer hat gesagt, er will mir beichten. Ein Strahl? Was kann ein Strahl beichten? Die Entfernung. Er ist angestellt, er kann nicht anders. Und was ist mit Ihnen? Mit mir? Mit Beichten? Ich habe doch überhaupt keine Persönlichkeit. Die sechste Minute bis zum Out. Sie sind doch ein Bürger. Ich? Ja. Machen Sie mal Ihre Pflicht frei. Das liegt mir nicht. Emmy. Nichts zum Freimachen. Hey, und Sie? Wer? Ja, Sie, Pflanzenfreund. Wollten Sie nicht eine Tulpe ziehen, die keine Tulpe ist? Ich? Raus mit der Sprache. Raus mit dem Gedanken, Sie Gärtner. Ich? Eine Tulpe mit Klauen. Woher wissen Sie das? Die Wehleidigkeit hat mich verlassen, da weiß man mehr. Ja, Tulipa Prestans wird ein Tier und es wird euch anfallen, ihr Bestien. Eine bestige Scharlachrot würde euch Bestien anfallen. Interessant, was aus Passagieren 5 Minuten vor ihrem Hinscheiden quält. Ich habe 32 Jahre gekreuzt, gepflanzt. Ihr kommt nur davon, weil meine Blume euch nicht kriegt. Die Blätter, die Blütenblätter, hätte sie langsam um euch geschlossen. Riesige Blütenblätter hätten sich langsam um euch geschlossen. Dunkel wäre es um eure Angst gewesen. Aber ein Schimmer von Scharlach wäre trotzdem gewesen. Hätte sich um eure Hälse gelegt. Gut. Und euch dunkel glänzend erwürgt. Amen. Der Mensch macht sich seins. Die fünfte Minute. Nein, die vierte. Die dritte Minute. Hier spricht der Officer. Die Zeit fliegt. Aber was auf den ersten Blick als interstellares Zeitphänomen erscheinen könnte, eine temporäre Verkürzung durch Geschwindigkeitsschübe, diese Erklärung ist falsch. Die jetzt auftretenden Zeitverschiebungen, Rapidabläufe bewirken ihre Psyche. Sie ist erkrankt. Genauer gesagt, ihre Panik vor dem Out. Wir haben dies öfters bei Passagieren im Raum, zerstört schon vorher den zeitlichen Ablauf, gewissermaßen als Vorwegnahme der Zerstörung der Materie bei der Explosion. Eine prophylaktische Rache des Menschen, der... Lassen Sie Ihre sadistische Psychologie. Es macht Ihnen doch Spaß. Sie unterbrechen meine Ansage. Na schön. Ich darf Ihnen die zweite Minute vor dem Out ansagen. Die vorletzte. Sie haben sich freiwillig gemeldet zu Strahl 7? Ja. Ich genieße solche Situationen. Sie haben die Liste? Die Liste habe ich. Möchten Sie sie hören? Bitte. Strahl 7, 10 Passagiere. Passagier Nassau, überflüssig, Politiker, Gebietsreform der mittleren und südlichen Region. Passagier Stepanova, alt. Passagier Sutledge, Schachspieler ohne Brett. Passagier Shillong, die nächste Blume wäre unverkäuflich gewesen. Passagier Meseta, etwas zu lange mit der ersten Komposition gewartet. Passagier Bürger, Gesicht nicht vorhanden, ausgestrichen. Die Passagiere Dalaif und Kem, Liebespaare sind an sich ausgenommen, aber nicht von Explosionen. Passagier Jaunde, Ein besseres Hörfoto als der Knall 43,774 wäre ihm nie gelungen. Seine Karriere endet mit einer Spitzenleistung. Sie haben mich vergessen. Nein, aber Sie sind hier falsch aufgeführt, als Sentimentale. Sie haben uns getäuscht. Ich habe gebucht. Und es hätte mir leid getan, wenn Sie nicht dabei gewesen wären. Erklärung? Ich beobachte den Tod der Vernunft. Da braucht es ein komplettes Ensemble, das kreischt. Sie meinen, ich kreische? Ich bin nicht mehr so sicher bei Ihnen. Aber die anderen kreischen. Vertragen wir uns. Ich liebe Ihren Irrtum, denn Sie irren sich. Die letzte Minute. Wir waren alle am Ende. Es ist nicht ganz unrichtig, was mit uns geschieht. Die Ausnahme von der Regel muss sein. Wenn schon, dann waren wir ganz gut ausgesucht. Ja, es war Zeit.